Gestylt und was mindestens ebenso wichtig ist, musikalisch voll auf der Höhe, präsentierten sich vor einigen Wochen Combustible Edison bei ihrem Live-Auftritt hier in Köln. Fünf Musiker aus Boston von der amerikanischen Ostküste, die inzwischen als Wegbereiter des neuen Easy Listening gelten, seit sie vor gut 2 Jahren ihr Album I Swinger veröffentlicht haben, sozusagen die Initialzündung solcher Art Musik. Das heißt, entweder neu, aktuell gespielt oder auch wiederentdeckt und zu neuen Ehren gekommen. Und beides zusammen, neu und alt, präsentiere ich heute in diesem Easy Listening Soundcheck. Über die musikalischen Formen und Stilmittel soll dabei gar nicht so viel geredet werden. Wir hören ja die Musik im Radio und brauchen sie nicht groß zu beschreiben. Aber schon die ersten beiden Stücke von Combustible Edison zeigen in etwa, wo es lang geht. Clevere, ausgetüftelte Arrangements, eine Instrumentation, die eher an Tanzmusik anknüpft, denn an Rock. Ebenso Sounds zwischen billig und genial, überwiegend instrumental, aber auch mal gesungen, wie gleich beim zweiten Combustible Edison Stück. Wir hören Liz Cox alias Miss Lily Banquette mit The Millionaire's Holiday. Oh. Zuerst Combustible Addison mit The Millionaire's Holiday, anschließend ein Stück, das sie auch in ihrem Live-Repertoire haben, Miniskirt, eben aber in der Originalversion von 1967 von Esquivel mit seinem Orchester. Der mexikanische Bandleader, Arrangeur, Komponist Juan García Esquivel, Jahrgang 1918. Er ist einer der großen Alten, deren Aufnahmen aus den 50er und 60er Jahren jetzt neu auf CD erscheinen. damals oft, jedenfalls von den damals Jungen, überhört im Schatten der neuen Jugendkulturen, Rock'n'Roll, später dann in den 60er Jahren Beat, noch später Rock, mit ihren eigenen jungen Stars, aber heute neu geschätzt und gewürdigt als große Tonkünstler. Noch zwei große Alte hinterher, zunächst Burt Bacharach, Komponist unzähliger Hits für Dusty Springfield, Sandy Shaw, Aretha Franklin, Dionne Warwick, den Carpenters, BJ Thomas, den Walker Brothers. Stücke etwa wie Raindrops Keep Falling on My Head, I'll Never Fall in Love Again, Do You Know the Way to San Jose, The Sky's in Love with You, I Say a Little Prayer und. Und Zusammenstellungen dieser Songs erfreuen sich steigender Beliebtheit, sei es mit den jeweiligen Sängerinterpreten oder wie hier jetzt instrumental Burt Bacharach, The Look of Love. Bye. 30 Jahre alt, Peter Thomas mit seinem Soundorchester im sogenannten New Astronautic Sound. Ein Ausschnitt der Musik zu Raumpatrouille Orion, Fernsehserie mit Kultstatus. Und die Originalmusik dazu kann man heutzutage ebenso auf CD hören wie die zu Edgar Wallace und Jerry Cotton Film jener Jahre. Und auch hier begegnet uns das Peter Thomas Soundorchester wieder. In Filmen etwa wie Der Bucklige von Soho, Der unheimliche Mönch, Der Hexer oder hier Der Zinker. Thank you. Zum dritten Mal Musik aus Film bzw. Fernsehen der 60er Jahre nach Raumpatrouille Orion und Zinka, beides vom Peter Thomas Sound Orchester. Eben Mission Impossible, bei uns bekannt als Cobra, übernehmen sie, das aber nicht in der Originalversion von Lalo Schifrin und Orchester, sondern gleichzeitig zum Film-Remake mit Tom Cruise, neu aufgenommen von Adam Clayton und Larry Mullen, beide ansonsten bei U2. Und diese Titelmusik auch in ganz unterschiedlichen Remix-Versionen, andere hätten gar nicht in unseren Easy-Listening-Zusammenhang hineingepasst. Ebenso wie bei der nächsten Maxi, da geht es um Variationen von Magic Fly im Original von dem französischen Projekt Space und ein Elektro-Disco-Hit aus dem Jahr 1977, hier neu interpretiert von der Hamburger Gruppe Visit Venus. Und eine ihrer insgesamt vier Versionen nennen sie Radio Straßen Kempfert. Thank you. Drei Stücke hintereinander. Zunächst Visit Venus mit ihrer sogenannten Radiostraßen-Kempfert-Version von Magic Fly. Anschließend der Meister selbst, Bert Kempfert. Nicht nur als Komponist von Strangers in the Night, weltberühmt, vor allen Dingen auch in den Staaten. Deshalb rutscht schon mal ein Bert Kempfert raus. Er war aber ja ein Deutscher. Sondern auch berühmt und vor allem als Bandleader und Arrangeur. Markenzeichen unter anderem leicht geswingte Beats mit zwei Bässen gleichzeitig. Ein Kontrabass, dazu fast deckungsgleich, aber nicht immer ein mit hartem Plektrum gespielter E-Bass. Große Zeit Anfang der 60er. African Beat mit oftmaligem Aufenthalt in den USA, hatte ich gesagt. Das trifft auch für den nächsten zu, nämlich Kurt Duka. Da sind wir wieder aktuell und in der Zeit in den 90er Jahren Österreicher. Und dieser Kurt Duka hat seit 1992 schon 4 CDs mit immer dem Titel Easy Listening veröffentlicht. Also Easy Listening 1, 2, 3 und 4. Es sind kleine Miniaturen, meist gesampelte Stückchen aus Tanzmusik, Jazz, Rock oder was auch immer. Digitale Soundschleifen mit kleinen Themen, selten länger als 2 Minuten. Eben von Kurt Duka Bird aus Easy Listening Nummer 4 war das, glaube ich, noch zwei weitere Ausschnitte von Kurt Dukas Easy Listening Studien. Hier zunächst Moon Bossa. Ich darf Sie herzlich begrüßen an Bord. Mein Name ist Captain Gunnarsson. Wo werden wir hinfahren heute Abend? Wir fahren, wenn wir gleich ablegen, hier von der Wüstküsen Richtung Skagerrak. Die verdammte Fahrzeit wird etwa 61 Stunden dauern. Wir bitten Sie, während der Fahrt das Rauchen einzustellen und das Lokus nicht zu benutzen. Angeborene Haustiere, die verzweifelt versuchen, vom Deck zu kommen, können Sie auf dem Rasenmäher schicken. Wir entsorgen Sie dann in einer pansenbrennähnlichen Vorrichtung. Nach dieser kurzen Betrachtung der allgemeinen Lebensverhältnisse an Bord der Fredericia möchte ich Sie jetzt bitten, aus dem Sakko zu fallen und LSD-Pillen zu lecken. Es genügt nicht, nur daran zu denken, nein, Sie müssen lecken. Lecken Sie. Ach, nun lecken Sie doch. Ich kann Sie nicht lecken sehen. Ich kann's nicht sehen. Nun lecken Sie mich mal. Ach, wissen Sie, ich habe das Wichtigste, hatte ich jetzt gar nicht erzählt. Professor Wing würde Ihnen noch ein paar Fragen stellen in der anderen Fahrzeit. Ja, in Skagerrak gibt's gar keine Zeit mehr, die haben nur noch Raum. Aber unheimlich viel, das denken Sie nicht, wenn Sie da hingucken. Da gucken sie nach links und da gucken sie nach rechts. Bungalows und Prestige-Asteten wachsen da bis zum Himmel da. Im Juni sehen sie Schnauzen durch die Luft fliegen. Gebeutelte Aufmerksamkeit bitte ich sie, diesen Schnauzen zu richten. Ja, das war eine Idee. Mal auf so einem Dampfer in Skagerrak zu fahren. Die hält, was sie verspricht, die Mietfirma, wo ich die Reise gebucht habe. Das denken Sie nach dieser Reise. Nach Kurt Duka mit insgesamt 3 Ausschnitten aus seinen Easy Listening CDs, eben ein bisschen skurriler, Captain Gunnarsson. Und das kam von einer EP von Adolf Neuss, so nennt sich ein Projekt aus dem Fischmob-Flugschädelumfeld aus Schleswig-Holstein. Und die müssen es ja wissen, wie es bei einer Dampferfahrt zum Skagerrak zugeht. Aber vergleichbare Hintergrundmusik kennen wir alle von anderen Gelegenheiten, sei es bei der Ziehung der Lottozahlen im Fernsehen oder im Kaufhaus als Berieselung. Ich wollte diese möglichen Funktionen von sogenannter Easy-Listening-Musik hier wenigstens kurz andeuten, aber das musikalische Terrain dieser Sendung nicht allzu uferlos werden lassen. Denn dann könnte man ja alles spielen, von James Last über Schlagermusik bis zu Instrumentalmusik, zum Beispiel Informationssendung hier im Deutschlandfunk. Alles wäre irgendwie Easy-Listening, was nicht wehtut, was man nebenbei und zwischendurch hören kann, zur Untermalung, zum flüchtigen Hin- wie zum gelegentlichen Weghören. Aber im Titel des heutigen Soundchecks frage ich ja schließlich, was ist Easy Listening? Und behaupte nicht, das ja, das andere nicht. Wie steht es zum Beispiel mit Tanzmusik aus der DDR von 1963 bis 1970, veröffentlicht auf dem CD-Sampler L'Amiga Moa? Mit enthalten unter anderem das Studio Sextett Erfurt, hier mit Partyzeit. Musik. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés, le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. Sommerliche Leichtigkeit des Seins. Brigitte Bardot besang 1962 ihr Haus am Mittelmeer, La Madrague. Davor ebenfalls aus Frankreich, André Brasseur. Ein richtiger Hit war das Mitte der 60er, Early Bird. Das Weltall war ein Thema, der Aufbruch in neue Räume. Optimismus war angesagt, ebenso fremde, exotische Welten. Und einiges aus klangmalerischen Kostbarkeiten früherer Jahre ist im Zuge der sogenannten Easy Listening-Welle wieder aufgelegt worden. Ganze CD-Reihen beschäftigen sich mit dieser Musik. So zum Beispiel die Reihe Ultra Lounge, Folgen 1 bis 6 oder The History of Space Age Pop, Volumes 1 bis 3. Und aus Folge 2, Space Age Pop, Mallets in Wonderland, hier eine Aufnahme von 1958 von den Marco Polo Adventurers, und zwar Rain in Rangoon.